Ich hab damals schon gesagt, ich werd es jedem zeigen. Selbst die Hater ändern nichts daran, dass meine Seele rein ist. Die Musik dient meiner Orientierung wie Lesezeichen. Jeder Zweifler braucht mir nicht zu predigen, was Ehre heißt, denn ich weiß, ich steh zu meinen Leuten, auch wenn sie nicht pflegeleicht sind. Denn zu schweren Zeiten kann man sich im Regen streiten. Nur eine Handvoll tut mich heute noch auf meinem Weg begleiten. Gut und böse, Pro und Contra, ich werd es euch eh beweisen. Percy, Spring Break. Animus, Spring Break. Husky, Spring Break. Sputnik, Spring Break. We'll be right back. Remake Stress. Musst du kämpfen, wenn du Frieden willst, musst du kämpfen. Kriege liegen in deinen Händen, gibt nicht viele, die dies erkennen. Sie wollen fliegen, ohne dass sie's können, übertrieben würde ich's ihnen gönnen. Doch das Ziele fordern ist ihnen fremd, wenn ihr ausgebrannt seid, bleibt ihr liegen. Das ist tödlich, wenn wir ausbrennen, tun wir wieder auferstehen, so wie der Phönix. Und auch wenn's nicht schön ist, Dreck fressen ist manchmal nötig. Auf dem Weg nach oben, keiner wird mehr einfach so ein König. Alles, was ihr seid, ist faul und leider zu gewöhnlich. Wir sind die Flamme, die entsteht, wenn man ins Feuer Öl kippt. Ihr geht zum Bäcker und wir backen selber unsere Brötchen. Das ist, was uns unterscheidet, doch nehmt es nicht persönlich. Sie wollen alle nur den Ruhm, doch keiner will noch etwas dafür tun. Keiner vergisst hier noch sein eigenes Blut. Das ist der Unterschied zwischen uns. Angetrieben von der ganzen Wut, von all dem Hass wird der Rest der Glut zu einem neuen Feuer wieder auferstehen. Wie es flammt und lodert, kannst du in meinen Augen sehen, Digga. haben. Machen Krach. fuck you.

Tut gut, zur Abwechslung mal niemanden zu killen. Abendbrot gemeinsam, ne? Und hier. Wer kristallines Abendbrot? Ein paar Runden laufen, voll betrunken rauchen, nur ein junger Haufen mit dummen Flausen im Kopf und so ein Scheiß mit sich leid. Ich fand's geil, ich vermisse die Zeit, die Vergangenheit. Ich trink darauf ein oder zwei oder drei, also schenk nochmal ein, nebenbei paffen. Herd ist noch jung, aus paar Shots werden Flaschen. Lassen es krachen, ich kann es nicht fassen. Die Schachtel ist leer, morgen brennt mir der Rappen. Aber was soll's, das Leben ist knapp. Egal was man macht, lass mich sterben bis fang. Also schnapp dir die engsten Leute, die besten Freunde, zerfetzt die Meute. Aufmischen, aufmischen, aufmischen, Party, komm mit OPK, Fokus, Melvo und Kali. We'll be right back. Wort ist der Lifestyle. Remake Stress.